Ella Davis hätte nicht gedacht, dass es noch Käfer wie Cathcart gibt, nicht einmal in der verschlafenen Mitte von Kansas. Es ist ein staubiger Ort, etwa 40 Meilen nördlich von Manitou, mit einer einzigen Verkehrsampel. Gegenüber dem rostigen Wasserturm, an der Seite steht »Willkommen in Cathcart, wo jedes Leben zählt«, ist ein Quickshop. Dort kauft Ella eine RC-Cola und nimmt sich eine Ausgabe der Plains Truth aus dem Ständer neben der Kasse. Diesmal hat Danny Coughlin es auf die Titelseite geschafft, eingerahmt von einer Anzeige von Royal Tires und einer von Discount Furniture Warehouse, wo angeblich jeden Tag Schlussverkauf stattfindet. Die Schlagzeile lautet: Verdächtiger behauptet, alles war ein Traum. In ihrem Wagen dreht Ella die Klimaanlage auf und liest den Artikel, bevor sie die Hauptstraße entlang rollt. Als Verfasser wird Peter Anderson genannt, der bis auf die lokalen Sportberichte offenbar alles in der Plains Truth schreibt, und sie hat nicht den Eindruck, dass sich bald die New York Times bei ihm meldet. Falls Anderson ironisch sein wollte, ist ihm das absolut nicht gelungen. Herausgekommen ist nur eine Art schwerfällige Skepsis. Perverserweise weckt das in ihr den Wunsch, Dannys Behauptungen zu glauben. Sie wirft das erbärmliche Schmierblatt auf den Rücksitz. Das Büro der Plains Truth befindet sich im Erdgeschoss eines unauffälligen weißen Gebäudes an der Mitte der Hauptstraße, das man zwischen einem Dollar Tree-Laden und eine offensichtlich schon lange abgewickelte Filiale von Western Auto gequetscht hat. Es müsste einmal neu gestrichen werden, die Fassadenbretter sind wackelig, von den Nägeln laufen rostrote Schlieren herab, die Tür ist abgeschlossen. Als Ella die Augen abschirmt und durchs Fenster späht, sieht sie einen großen, unaufgeräumten Raum, in dessen Mitte wie ein antiker Gott ein betagter Desktop-PC thront. Der Stuhl vor dem Rechner sieht neu aus, aber die restlichen Möbel machen den Anschein, dass man sie entweder bei einem privaten Flohmarkt oder bei einer Sperrmüll-Safari besorgt hat. Die lange Pinnwand an der Wand ist übersät mit Anzeigenmustern und Korrekturfahnen der Zeitung, teils vergilbt und vom Alter gekräuselt. »Hallo, hallo, hallo, sind Sie Inspektor Davis?« Als sie sich umdreht, steht vor ihr ein baumlanger junger Mann, bestimmt 2 Meter groß, dürr wie ein Besenstiel. Außerdem ist er verblüffend bleich, während die meisten Einwohner von Kansas zu dieser Jahreszeit wenigstens einen Anflug von Bräune haben. Eine hitlerische schwarze Stirnlocke hängt ihm ins Auge. Er streicht sie nach oben, aber sie fällt gleich wieder herunter. »Bin ich«, sagt sie. »Moment, Moment, ich schließe sofort auf.« Nachdem er das getan hat, treten beide ein. Ella riecht Raumspray und darunter den hartnäckigen Duft von Marihuana. »Ich war gerade bei meiner Mutter, um nach ihr zu sehen. Sie hat Diabetes, hat letztes Jahr einen Fuß verloren. Möchten Sie was Kaltes zu trinken? Ich glaube, es ist was im...« Sie hält ihre Flasche Cola in die Höhe. »Aha, na dann okay, super. Snacks kann ich leider keine anbieten, der Schrank ist leer.« Er lacht, eigentlich ist es eher ein Kichern und streicht sich die Stirnlocke aus dem Gesicht, wie zuvor fällt sie gleich wieder herunter. »Tut mir leid, dass es hier drin so warm ist. Die Klimaanlage hat den Geist aufgegeben. Ständig dasselbe, was? Wir wälzen den Felsen rauf wie Sisyphos und so weiter.« Ella hat keine Ahnung, wovon er redet, merkt jedoch, dass er fürchterlichen Schiss hat. »Gut so.« »Ich bin nicht wegen Snacks gekommen.« »Nein, natürlich nicht. Wegen Coughlin, dem Artikel über Coughlin.« »Inzwischen sind es offenbar 2 Artikel.« »2, ja, stimmt, okay. Ja, wie schon am Telefon gesagt, dachte ich, die Informationen stammen von jemand, der mit den Ermittlungen vertraut ist. Von einem Polizeibeamten. Das hat er sogar gesagt. KHP, hat er gesagt. Nicht KBI, das Kansas Bureau of Invest... Nein, nein, der war von der Highway Patrol, da bin ich mir sicher. Total sicher, definitiv.« Die Stirnlocke fällt herunter, Anderson streicht sie zurück. »Hat er Ihnen auch die Informationen über den Traum gegeben?« »Ja, natürlich, absolut. Er hat sogar vorgeschlagen, dass ich das für die Ausgabe drauf aufspare. Dann wäre ich wieder früher dran als die normalen Zeitungen, was ich für eine ausgezeichnete Idee gehalten habe.« »Befolgen Sie eigentlich regelmäßig den Rat von anonymen Informanten, Mr. Anderson?« Er stößt sein verstörendes Kichern aus. Ella findet, dass er als Mörder von Yvonne Wicker besser geeignet wäre als Danny Coughlin. In einem Krimi würde er sich als Serienkiller mit irgendeinem merkwürdigen Pseudonym wie »Der Reporter« entpuppen. Ich bekomme überhaupt nur selten anonyme Tipps, Miss Davis. Im Grunde sind wir ein Anzeigen. Inspektor Davis, berichtigt sie ihn. Nicht, weil sie in ihren Titel verliebt wäre, sondern weil sie ihn daran erinnern will, wer hier das Sagen hat. Ich will noch mal fragen, ob ich was veröffentlicht habe, was nicht stimmt, Inspektor Davis? Ich bin nicht befugt, darüber Auskunft zu geben, und darum geht es auch nicht. Wobei das, was Sie getan haben, derart unverantwortlich war, dass ich es kaum glauben könnte, wenn ich's nicht selbst gelesen hätte. Na, das ist jetzt aber ein bisschen eine Aufzeichnung von dem geheimnisvollen Anruf, haben Sie wohl nicht, oder? Sie hat wenig Hoffnung, dass es anders sein könnte. Mit großen Augen und einem weiteren verstörenden Kichern blickt er sie an. Ich zeichne alles auf.